The Man Who Sold the World, singt David Bowie 1970. Der Mann, der die Welt verkaufte. Nothing you have seen or heard about David Bowie will prepare you for the impact of his first dramatic performance in The Man Who Fell to Earth. Der Mann, der vom Himmel fiel, ist David Bowie 1976 im Kino. The Man Who Owned the Year. Der Mann, dem das Jahr gehörte. Die Schlagzeile des New Musical Express im Oktober. Es ist die zweite Titelgeschichte für David Bowie in diesem Jahr. Die Welt liegt ihm zu Füßen sogar. Deutschland, die verspätete Nation. Zum ersten Mal ist ein David Bowie-Album an der Spitze der deutschen Charts. So kommentiert der Kritiker Tobias Rapp die Bowie-Mania 2013. Sie beginnt am 8. Januar. Pünktlich zu seinem 66. Geburtstag veröffentlicht David Bowie einen neuen Song, den ersten seit 10 Jahren. Where are we now? Wo sind wir jetzt? In der Nürnberger Straße, am Potsdamer Platz, im Dschungel, im KDW? Had to get the train from Potsdamer Platz. Das Video zu Where are we now ist eine melancholische Reminiszenz an das alte West-Berlin. Dort hat Bowie Ende der 70er seine produktivste Zeit, mit Iggy Pop und Kokain. Wo sind wir jetzt? Bei Facebook gibt das Video den Anstoß zu einer faszinierenden medialen Kollektivpraxis. Das war, glaube ich, sein letztes großes Lied, behauptet der Berliner Schriftsteller Detlef Kuhlbrot und postet das letzte große Lied. Unzählige Bowieaner tun es ihm gleich, es entsteht eine selbstreferenzielle Bowie-Spirale. Bowie posten, sich selbst zu Bowie in Bezug setzen, die eigene Geschichte spiegeln in Bowie-Geschichte, sich wiedererkennen in Bowie, sich erinnern an Bowie und seine alter Ego. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. Ziggy Mania, as it was coined, had begun, but this was something more than stardom. Die Ziggy Mania hatte begonnen, aber das war mehr als nur der Ruhm eines Stars. So erinnert sich der englische Pophistoriker John Savage an die Massenhysterie um Ziggy Stardust, Bowies Kunstfigur in den 70ern. David Bowie had become a phenomenon. Bowie war zum Phänomen geworden, ein Performer, wie es ihn in jeder Generation nur einmal gibt und der die gesamte Kultur in seinem Kielwasser mitzieht. Bowie schritt schneller voran als die Medien, die ihn vereinnahmen wollten. Der Text von John Savage stammt aus dem Katalog zu einer Ausstellung, die 2013 in London läuft. David Bowie is. So heißt die Schau. In London wird ihm eine ganze Ausstellung gewidmet. In Liverpool und Frankfurt ist der historische Bowie einer der Stars der Ausstellung Glam – The Performance of Style. Im Herbst wird nachgelegt. Bowie als Gastsänger bei Arcade Fire, eine der Konsensbands des Jahres. Reflector, das Album von Arcade Fire, wird produziert von James Murphy. Murphy ist einer der gefragtesten Produzenten der Gegenwart und mit von der Partie auf Teil 2 der Bowie-Herbstoffensive. The Next Day Extra, das Album aus dem Frühjahr. Dazu eine CD mit Bonusmaterial plus DVD mit Videoclips. James Murphy liefert einen spektakulären Remix. Es geht los mit dem Klatschen von Steve Reich, dem Pionier der Minimal Music. Dessen Clapping Music benutzt Murphy für seine Bearbeitung von Bowies Love is Lost. Vom Rekontextualisieren spricht James Murphy in diesem Zusammenhang und das ist vielleicht das Leitmotiv der Bowie-Renaissance 2013. Er stellt sich in neue Kontexte, hallo Facebook, hallo Twitter, und er stellt sich in alte Kontexte, hallo West-Berlin 1978. Das Wort Aufmerksamkeitsökonomie war damals noch nicht erfunden. Wie sie funktioniert, diese Aufmerksamkeitsökonomie, das hat kaum einer so gut verstanden wie David Bowie mit 66.